Abschnitt 10 aus Oliver Twist, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 22. Kapitel, welches das Wesentliche einer anmutigen Unterredung zwischen Mr. Bumble und einer Dame enthält und zugleich dartut, dass sogar ein Kirchspieldiener in einigen Punkten empfänglich sein kann. Der Abend war finster und bitterkalt und ein heftiger schneidender Wind trieb dichte Schneewirbel durch die Luft. Es war ein Abend für die Wohlbehäbigen, beim lustigen, anmutenden Feuer Gott zu danken, dass sie daheim wären, und für die heimatlosen Elenden und Hungrigen sich niederzulegen und zu sterben. Ach, viele solche Auswürflinge der Gesellschaft schließen zu solchen Stunden die Augen auf unseren öden, verlassenen Straßen, und sie können dieselben, was auch ihr Verbrechen gewesen sein mag, kaum in einer schlimmeren Welt wieder öffnen. So sah es draußen aus, als Mrs. Corney, die regierende Matrone des Arbeitshauses, in welchem Oliver Twist das Licht der Welt erblickt hatte, sich in ihrem kleinen Zimmer an ihren behaglichen Kamin setzte und wohlgefällig ihren kleinen, runden Teetisch überblickte und dem Singen des Kessels auf dem Feuer horchte. »Gott schenkt uns viel, gar viel, wofür wir dankbar sein sollten«, sprach sie sinnend bei sich selbst, »wenn wir es nur erkennten.« Sie schüttelte betrübt den Kopf, als wenn sie die geistige Blindheit der Armen beklagte, die es nicht erkannten, und fing an, ihren Tee zu bereiten. »Wie geringe Dinge das Gleichgewicht unserer schwachen Gemüter stören können!« Der Teetopf war klein und leicht gefüllt, das Wasser lief über und verbrannte ein wenig ihre Hand. »Oh, über den verwünschten Topf«, sagte sie, ihn hastig aus der Hand setzend, »das kleine dumme Ding hält nur ein paar Tassen. Wem ist der Nütze ausgenommen, einer armen, einsamen, verlassenen Frau, wie ich bin? Ach, ach!« Sie setzte sich nachdenklich nieder. Der kleine Topf hatte traurige Erinnerungen an Mr. Corney, der noch nicht länger als 25 Jahre tot war, erweckt. Sie war ganz überwältigt. »Ich bekomme niemals einen anderen«, sagte sie kummervoll und missmütig, »bekomme niemals einen anderen wie ihn.« Wir können es nicht sagen, ob sich dieser Stoßseufzer auf ihren Seligen oder den Teetopf bezog, auf welchen zu wenigsten ihre Blicke gerichtet waren und der also auch gemeint sein konnte. Sie hatte kaum die erste Tasse gekostet, als leise geklopft wurde. »Herein«, rief Mrs. Corney ärgerlich, »sicher will eins der alten Weiber sterben. Sie sterben immer, wenn ich bei Tisch sitze oder meine Schale Tee trinke.« »Jerome, sehen Sie's wirklich, Mr. Bumble«, fügte sie weit freundlicher hinzu. »Zu Diensten, Ma'am«, erwiderte Bumble mit seinem dreieckigen Hute in der einen und einem Bündel in der anderen Hand. »Darf ich die Tür schließen, Ma'am?« Frau Corney zögerte verschämt zu antworten, und Bumble benutzte die Zögerung, um die Tür ohne erhaltene Erlaubnis zu verschließen. »Böses Wetter, Mr. Bumble«, bemerkte die Matrone. »Ja, ja, Ma'am«, sagte Bumble, »böse Witterung für das Kirchspiel. Wir haben heute Nachmittag 20 Brüte und anderthalb Käse weggegeben, und das Armenpack ist doch nicht zufrieden. Da ist ein Mann, der in Anbetracht seiner Frau und einer zahlreichen Familie ein großes Brot und ein ganzes Pfund Käse erhielt, und bedankte er sich wohl? Prosit, die Mahlzeit, er bettelte obenein um Kohlen, und wenn's auch nur ein Taschentuch voll wäre, sagte er. Und was wollte er mit den Kohlen? Seinen Käse drüber rösten und dann wiederkommen und um noch mehr betteln. So machen Sie's, Madam, so machen Sie's alle. Vorgestern kam ein Mann, der fast nackt war, Sie sind verheiratet gewesen, Ma'am, und so kann ich's wohl sagen, in des Direktors Haus, als der Herr gerade eine Mittagsgesellschaft hatte und bat um Unterstützung. Da er nicht fortgehen wollte und die Gesellschaft belästigte, ließ ihm der Direktor 1 Pfund Kartoffeln und 1 Maß Hafermehl reichen. »Mein Gott«, sagte der undankbare Bösewicht, »was soll ich damit? Sie können mir ebenso gut eine eiserne Brille geben.« »Sehr wohl«, erwiderte ihm der Direktor, die Spende wieder hinnehmend, »ihr werdet hier sonst nichts bekommen.« »Dann sterbe ich auf der offenen Straße«, sagte der Landstreicher. »Das werdet ihr wohl bleiben lassen«, sagte der Direktor. Der Bettler ging und starb auf der Straße. »Was sagen Sie zu einem solchen Eigensinn, Mrs. Corney?« »Es geht über allen Glauben«, versetzte die Matrone, »aber halten Sie als Mann von Erfahrung die Unterstützungen außerhalb des Armenhauses nicht für sehr nachteilig, Mr. Bumble?« »Mrs. Corney«, erwiderte der Kirchspieldiener mit dem Lächeln bewusster Überlegenheit, »es ruht vielmehr in Ihnen des Kirchspiels Schutz und Sicherheit. Ihr großes Prinzipium ist, den Armen just das zu geben, dessen sie nicht bedürfen. Sie werden dann müde darauf, wiederzukommen. Daher, Mrs. Corney, dass in den impertinenten Zeitungen so oft die Rede davon ist, dass arme Kranke mit Käse unterstützt wären, was jetzt im ganzen Lande die Regel ist. Dies sind jedoch Dienstgeheimnisse, wovon zu reden jedermann verboten sein sollte, ausgenommen uns Kirchspielbeamten, Mrs. Corney«, fügte Bumble sein Bündel öffnend hinzu. »Dies ist echter Portwein von bester Qualität, den das Kollegium für die Kranken abzuziehen befohlen hat.« Er stellte die beiden mitgebrachten Flaschen auf die Kommode, steckte sein Tuch bedächtig in die Tasche und schickte sich zum Fortgehen an. Die mitleidige Matrone bemerkte, es wäre ein so kaltes Wetter und fragte ihn schüchtern, ob ihm nicht beliebe, ein Schälchen Tee anzunehmen. Er legte sogleich den Hut wieder aus der Hand, nahm an dem kleinen runden Tische Platz, lächelte und blickte Mrs. Corney so zärtlich an, dass Mrs. Corney erlegen wegsehen und den Teekessel anblicken musste. Sie schenkte ihm ein, er breitete sein Taschentuch über die Knie und fing an zu trinken und zu essen, seinen Genuss von Zeit zu Zeit mit einem tiefen Seufzer begleitend, was jedoch seinem Appetit keineswegs schadete, sondern denselben vielmehr zu stärken schien. »Ich sehe, Herr«, sagte er nach ziemlich geraumer Zeit, »Sie haben eine Katze und auch kleine Kätzchen.« »Sie glauben gar nicht, wie lieb ich Sie habe und wie vergnügt und behäglich Sie bei mir sind, Mr. Bumble.« »Mrs. Corney, ich muss so viel sagen. Jede Katze, die bei Ihnen und täglich um Sie wäre und Sie nicht lieb hätte, müsste ein Esel sein.« »Ah, Mr. Bumble, es ist die Wahrheit, und ich würde Sie mit Vergnügen ersäufen.« »Mr. Bumble, was Sie für ein hartherziger Mann sind!« »Ein hartherziger Mann«, wiederholte Bumble mit einem zärtlichen Seufzer, ergriff und drückte Mrs. Corneys kleinen Finger, rückte ein wenig um den Tisch herum und rückte immer näher, bis ein Stuhl dicht neben dem Stuhle Mrs. Corneys stand, die nicht fortrücken konnte, weil sie sonst dem Kamine zu nahe gekommen sein würde, was zwischen den beiden Feuern die noch gefährlichere Nähe war. Rechts konnten ihre Kleider Feuer fangen, links nur ihr Herz. Rechts konnte sie auf den Rost, links nur in Mr. Bumbles Arme fallen. Sie war eine kluge und umsichtige Frau, berechnete ohne Zweifel die möglichen Folgen, blieb ganz still sitzen und schenkte Mr. Bumble noch eine Schale Tee ein. »Ein hartherziger Mann, Mrs. Corney«, sagte Bumble, seinen Tee umrührend und ihr in das Angesicht schauend. »Sind Sie eine hartherzige Frau?« »Jerum, welch eine Frage von einem unverheirateten Manne«, rief die Matrone aus. »Was wollen Sie damit sagen, Mr. Bumble?« Bumble trank bis auf den letzten Tropfen aus, verspeiste eine geröstete Brotschnitte, entfernte die Krumen von seinen Knien, wischte sich die Lippen und küsste die Matrone bedächtig. »Mr. Bumble«, rief die keusche Dame flüsternd, denn ihr Schrecken war so groß, dass ihr die Stimme fast versagte, »Mr. Bumble, ich werde schreien!« Bumble sagte gar nichts, sondern legte langsam und mit Würde den Arm um ihren Leib. Da sie die Absicht, schreien zu wollen, bereits angekündigt hatte, so würde sie bei dieser neuen Keckheit natürlich geschrien haben. Allein es wurde unnötig, indem hastig an die Tür geklopft wurde und Bumble ebenso eilig aufsprang und mit ebenso großer Vehemenz die Portweinflaschen abzustäuben anfing. Mrs. Corney rief herein, und eine alte Frau steckte den Kopf in das Zimmer und verkündete, dass die alte Sarah im Sterben läge. »Was geht es mich an?« entgegnete Mrs. Corney verdrießlich. »Kann ich sie am Leben erhalten?« »Das kann freilich niemand, Ma'am. Ihr steht nicht mehr zu helfen. Ich hab viel Kranke sterben sehen, kleine Kinder wie Männer in ihren besten Jahren, und weiß es auf ein Haar, wenn der Tod im Anzuge ist. Jedoch ist sie unruhig in ihrem Geist und sagt, dass sie ihnen noch etwas Notwendiges anzuvertrauen hätte. Sie könnte nicht ruhig sterben, ehe sie nicht bei ihr gewesen wären, Ma'am.« Die würdige Matrone murmelte eine beträchtliche Anzahl von Verwünschungen gegen die alten Frauen, die niemals sterben könnten, ohne absichtlich die ihnen vorgesetzten Leute zu plagen, hüllte sich in einen wärmenden Mantel, bat Bumble zu bleiben, bis sie wieder da wäre, und entfernte sich verdrießlich und keifend mit der an sie abgeschickten alten Frau. Was Mr. Bumble tat, als er sich allein sah, war etwas unerklärlich. Er öffnete nämlich den Schrank, zählte die Teelöffel, wog die Zuckerzange, prüfte einen Milchgießer, ob er auch von echtem Silber wäre, setzte, nachdem er seine Wissbegier befriedigt, den dreieckigen Hut auf und fing an, sehr gravitätisch im Zimmer umherzutanzen, nahm darauf den Hut wieder ab, setzte sich an den Kamin, blickte umher und inventierte offenbar im Geist die im Zimmer befindlichen Mobilien. 23. Kapitel, welches sehr kurz, aber doch von Wichtigkeit erfunden werden könnte. Die Alte, welche die Ruhe des Zimmers Mrs. Corneys gestört hatte, war keine unpassliche Todesbotin. Die Jahre hatten ihren Leib gekrümmt, alle ihre Glieder zitterten, denn sie war vom Schlage gerührt worden, und ihr runzliges, entstelltes Antlitz glich mehr einer grotesk-fantastischen Zeichnung als einem Werke von den Händen der Natur. Ach, wie wenige alte Gesichter gibt es, die uns durch ihre Schönheit erfreuen. Die Ängste, Sorgen und Kümmernisse der Welt verwandeln das menschliche Antlitz, wie sie die Herzen umwandeln, und erst wenn jene schlummern und für immer vorüber sind, schwinden die unruhig bewegten Wolken und verhüllen und verdunkeln den hellen Himmel nicht mehr. Es ist sehr häufig bei den Gesichtern der Toten der Fall, dass sie selbst in ihrer Erstarrung den jüngst vergessenen Ausdruck schlummernder Kinder wieder annehmen und die Züge der Kinderjahre wiederbekommen, so ruhig und friedreich wieder werden, dass diejenigen, die sie in ihrer Kindheit gekannt, mit Ehrfurchtsschauern an ihren Särgen niederknien und den Engel schon auf Erden schauen. Die Alte humpelte ihrer keifenden Vorgesetzten voran, blieb endlich keuchend stehen, um Atem zu schöpfen, und Mrs. Corney nahm ihr das Licht aus der Hand und ging allein in das Zimmer der Sterbenden, in welchem eine Lampe sehr düster brannte. Am Krankenbette saß eine andere alte Frau, und am Kamine stand der Lehrling des Apothekers und Doktors und schnitt einen Zahnstocher aus einem Federkiele. Er wünschte Mrs. Corney einen guten Abend, bemerkte, dass es sehr kalt wäre und dass die Kohlen nichts tauchten, die für das Armenhaus geliefert würden. Die Patientin ächzte, er erinnerte sich ihrer und sagte, »S ist da vorbei, Mrs. Corney.« »Wirklich?« fragte die Matrone. »Ich würde mich darüber wundern, wenn sie noch eine Stunde lebte.« »Heda, schlummert sie, Alte?« Die Wärterin nickte. Der Lehrling machte Gebrauch von seinem gelungenen Zahnstocher, während sich Mrs. Corney stumm an das Bette setzte und schlich nach einigen Minuten auf den Zehen hinaus. Gleich darauf erschien auch die Wärterin wieder, die Mrs. Corney gerufen hatte, winkte der andern und beide setzten sich an den Kamin und fingen leise miteinander zu sprechen an. »Hat sie noch mehr gesagt, Annie, weil ich fort war?« »Kein Sterbenswörtchen.« »Hat sie den gewärmten Wein getrunken, den ihr der Doktor verordnete?« »Sie konnte keinen Tropfen hinunterbringen. Ich trank ihn daher selbst aus, und er hat mir sehr gut geschmeckt.« »Ich weiß die Zeit noch sehr wohl, da sie es ebenso gemacht und hinterher weidlich darüber gelacht haben würde.« »Freilich, sie war eine lustige alte Seele, hat manche liebe Leiche angekleidet und so hübsch wie eine Wachspuppe ausstaffiert. Ich habe ihr mehr als 100 Mal dabei geholfen.« Mrs. Corney hatte ungeduldig auf das Erwachen der Schlummernden gewartet, stand auf, trat zu den beiden alten Megären und fragte ärgerlich, wie lange sie denn eigentlich warten sollte. »Nicht lange mehr, Mrs. Wir brauchen nicht lange auf den Tod zu warten. Geduld, Geduld, er wird uns allen bald genug kommen.« »Halte sie den Mund und sage sie mir, Martha, hat die Patientin früher auch schon so gelegen?« »Oft genug.« »Wird's aber nicht wieder tun,« fiel die andere Wärterin ein. »Ich meine, sie wird nur noch einmal wieder aufwachen und, wohl zu merken, Mrs. Corney, nur auf eine kurze Zeit.« »Ob sie auf eine lange oder kurze Zeit erwacht, sie wird mich nicht hier finden. Ihr alle beide plagt mich nicht noch einmal um nichts und wieder nichts, sonst ist's nicht richtig.« »Es gehört nicht zu meinen Pflichten, alle alten Weiber im Hause sterben zu sehen, und was noch mehr sagen will, ich mag's und will's nicht. Merkt euch das, ihr unverschämten alten Schlumpen. Habt ihr mich noch einmal zur Närrin, so nehmt euch in Acht, das sag ich euch.« Sie ging hinaus, als ein Schrei der beiden Wärterinnen, die wieder an das Bett getreten waren, sie zum Stillstehen brachte. Die Kranke hatte sich kerzengerade emporgerichtet und streckte die Arme nach ihnen aus. »Wer ist da?« rief sie mit hohler Stimme. »Psst, psst, lege sie sich nieder,« sagte eine der Wärterinnen. »Ich lege mich lebendig nimmermehr wieder nieder,« rief die Patientin. »Ich will mit ihr reden. Kommen Sie, Mrs. Corney, dass ich Ihnen ins Ohr flüstern kann.« Frau Corney setzte sich an ihr Bett und die Patientin schickte sich an, ihr in das Ohr zu flüstern, als sie bemerkte, dass die beiden Wärterinnen so nahe als möglich in der Stellung von Horchenden standen. Sie sagte mit matter Stimme, »Schicken Sie sie hinaus, geschwind, oh, geschwind!« Mrs. Corney befahl ihnen, hinauszugehen, und die Sterbende fuhr fort, »Hören Sie mich nun an. In diesem selbigen Zimmer, diesem selbigen Bette lag einst ein hübsches, junges Frauenzimmer. Sie war mit blutenden Füßen, Staub und Schmutz bedeckt ins Haus gebracht, wurde von einem Knaben entbunden und starb. Ich war ihre Wärterin. Ich will mich besinnen, in welchem Jahre war es doch?« »Auf das Jahr kommt's nicht an,« unterbrach Mrs. Corney ungeduldig. »Was hat sie von ihr zu sagen?« »Was ich von ihr zu sagen habe, oh, ich weiß es wohl,« murmelte die Sterbende, richtete sich plötzlich mit gerötetem Gesicht und vorspringenden Augen empor und schrie fast, »ich bestahl sie, sie war noch nicht kalt, als ich's tat.« »Sie bestahl sie, um Gottes Willen, was nahm sie ihr?« »Es, das Einzige, was sie hatte. Sie bedurfte Kleider, um sich vor der Kälte zu schützen, und Speise, um nicht Hungers zu sterben. hatte es aber trotzdem aufbewahrt, trug es im Busen und es war von Gold und sie hätte sich damit vom Tode erretten können. Gold! Weiter, weiter, Frau! Wer war die Mutter? Wann starb sie? Sie gab mir den Auftrag, es aufzubewahren und vertraute mir als der einzigen Frau, die um sie war. Ich stahl es ihr schon in Gedanken, als sie es mir zeigte. Und vielleicht bin ich auch am Tode des Kindes schuld. Man würde den Knaben besser behandelt haben, wenn man alles gewusst hätte. Alles gewusst? Rede, rede sie! Der Knabe ward seiner Mutter so ähnlich, dass ich immer an sie denken musste, wenn ich ihn sah. Ach, die Ärmste! Und sie war so jung und so sanft und duldsam. Ich muss Ihnen aber noch mehr sagen, noch viel mehr. Habe ich Ihnen noch nicht alles gesagt? Nein, nein, nein, nur schnell, oder es wird zu spät werden. Als die Mutter ihren Tod herannahen fühlte, flüsterte sie mir ins Ohr, wenn das Kind am Leben bliebe, so würde der Tag erscheinen, wo es sich beim Nennen des Namens seiner Mutter nicht beschimpft achten und Freunde finden. Wie wurde das Kind getauft? Oliver, das Gold, das ich stahl, war... Was um Himmels Willen, was war es? Frau Corney beugte sich in höchster Spannung über die Sterbende, die noch ein paar unverständliche Worte murmelte und leblos auf das Kissen zurücksank. Mausetot, bemerkte eine der Wärterinnen, als Frau Corney die Tür wieder geöffnet hatte. »Und hatte gar nichts zu erzählen«, sagte Frau Corney und entfernte sich, als wenn nur etwas ganz Gewöhnliches vorgefallen wäre. 24. Kapitel, worin die Erzählung wieder zu Fagin und Konsorten zurückkehrt. Während das Erzählte im Arbeitshause vorging, kauerte Fagin brütend an einem matten, rauchigen Feuer in seiner alten Höhle, derselben, aus welcher Oliver von Nancy entfernt worden war. An einem Tische hinter ihm saßen der gepfefferte Baldoverer, Charlie Bates und Tom Chitling bei einer Partie Whist. Der Baldoverer spielte mit dem Strohmanne und gewann fortwährend, die Karten mochten fallen, wie sie wollten. Chitling zahlte, sprach seine Verwunderung über Dawkins stets glückliches Spiel aus und erklärte, dass nicht gegen ihn anzukommen sei. Charlie Bates lachte ausgelassen und Fagin blickte auf und bemerkte, Tom müsse sehr früh aufstehen, um gegen den Baldoverer zu gewinnen. »Ja, du musst früh aufstehen, wenn du das willst, Tom«, fiel Charlie ein und obenein die Stiefel über Nacht anbehalten und eine dreidoppelte Brille aufsetzen. Dawkins hörte die ihm gezollten Lobsprüche mit philosophischem Gleichmute an und zeichnete sinnig den Grundriss vom Newgate-Gefängnis mit Kreide auf den Tisch. »Du bist grausam langweilig, Tom«, sagte der Baldoverer nach einer Pause von mehreren Minuten. »Woran sollte er wohl denken, Fagin?« »Wie kann ich's wissen?«, antwortete der Jude. »Vielleicht an seinen Verlust oder seinen angenehmen Aufenthalt auf dem Lande, woher er gekommen ist, erst soeben. Ist das?« »Falsch geraten«, fuhr der Baldoverer fort. »Was meinst du, Charlie?« »Nun, ich meine, dass er zuckersüß gegen Betsy war. Schau, wie rot er wird. Es ist zum Totlachen. Tommy verliebt, oh Fagin, Fagin, welch ein Hauptspaß!« »Lass ihn zufrieden«, sagte der Jude, Dawkins einen Wink gebend und Bates einen missbilligenden Stoß mit dem Blasebalge, den er in der Hand hielt, versetzend. »Betsy ist eine schmucke Dirne. Mach dich immerhin an sie, Tom, mach dich immerhin an sie ran.« Fagin nahm Chitling zornig das Wort. »Das geht hier niemanden was an.« »Oh nein«, erwiderte der Jude, »lass Charlie doch schwatzen und lachen. Er lässt's einmal nicht. Betsy ist eine artige Dirne. Tu, was sie dir heißt, Tom, und du wirst machen dein Glück.« »Ich tue, was sie mir heißt«, fuhr Tom fort, »und wäre nicht in die Tretmühle gesteckt, hätte ich ihren Rat nicht befolgt.« »Ihr habt aber am Ende einen Rebes dabei gemacht, nicht wahr, Fagin? Und was wollen 6 Wochen sagen? Es kommt doch einmal früher oder später, und im Winter ist's just am besten, wenn einem nicht daran gelegen ist, so oft auszugehen. Hey, Fagin?« »Sehr richtig, mein Lieber«, versetzte der Jude. »Es wird dir gewiss gleich viel sein, Tom, nochmal in die Mühle zu kommen«, fiel der Baldoberer Fagin und Bates zu blinzelnd ein, »wenn nur alles mit Bett in Richtigkeit wäre.« »Ja, das wird's, seht«, erwiderte Tom noch erzürnter, »und ich möchte doch wissen, wer mir's nachtäte, Fagin.« »Das fällt ein keiner Seele«, antwortete Fagin, »ich weiß keinen außer dir, der es würde tun.« »Ich hätte ganz davon kommen können, hätte ich mosern wollen. Hey, Fagin«, fuhr der halb blödsinnige Betrogene immer zorniger werdend fort. »Ich hätte nur ein einziges Wort zu sagen brauchen, nicht wahr, Fagin? Ich schwatzte aber nicht, und was ist denn nun dabei zu lachen?« Fagin eilte, ihm zu versichern, dass niemand lache, nicht einmal Charlie Bates, der jedoch, als er den Mund öffnete, um auch seinerseits zu erklären, dass alle ohne Ausnahme äußerst ernsthaft gestimmt wären, in ein unbezähmbares Gelächter ausbrach. Tom Chitling sprang wütend auf, um dem Frechen einen Schlag zu versetzen, allein Charlie bückte sich gewandt, und der Schlag traf den munteren alten Herrn dermaßen vor die Brust, dass derselbe gegen die Wand taumelte und dass ihm der Atem verging. »Still, ich hab Bimbam gehört«, rief der Baldobere in diesem Augenblicke, nahm das Licht vom Tische, schlich leise die Treppe hinauf, kehrte nach einer halben Minute zurück und flüsterte Fagin etwas in das Ohr. »Wie?«, fragte der Jude. »Allein?« Der Baldobere nickte, Fagins Mienen wurden bestürzt, er sann eine kurze Weile nach und fragte endlich, »Wo ist er?« Dawkins wies stumm nach oben, und der Jude gab ihm einen Wink und befahl Charlie und Tom, das Zimmer ohne Geräusch zu verlassen. Gleich darauf trat der Baldoberer mit Toby Crackett herein, der bleich und höchst angegriffen aussah und sich offenbar seit mehreren Tagen weder gewaschen noch den Bart abgenommen hatte. Er begrüßte Fagin, der ihn ängstlich fragend ansah, und erklärte sogleich, von Geschäften nicht eher reden zu können, als bis er gegessen und getrunken hätte. Der Jude befahl Dawkins aufzutragen, was vorhanden wäre, es geschah, und Toby machte sich begierig darüber her, ohne die mindeste Neigung zu zeigen, das Gespräch zu beginnen und der Ungeduld und Herzensangst des Juden ein Ende zu machen, der auf- und ablaufend mit seinen Blicken jeden Bissen zählte und verwünschte, den Toby zum Munde führte. Toby lächelte, während er speiste, selbstgefällig und schmunzelnd wie immer, und der Jude hätte vor Ingrimm vergehen mögen. Endlich hub er an. »Vor allen Dingen, Fagin?« »Ja, ja, doch, vor allen Dingen.« »Vor allen Dingen, Fagin, wie steht's mit Bill?« »Wie mit Bill?« kreischte der Jude vom Stuhle aufspringend, denn er hatte sich hörbegierig dicht neben Toby gesetzt. »Zum Geier, ihr wollt doch nicht sagen«, fuhr Crackett erblassend fort. »Was soll ich nicht wollen sagen?« schrie der Jude, wütend mit den Füßen stampfend. »Wo sind sie?« »Sykes und der Knabe, wo sind sie? Wo sind sie geblieben? Wo sind sie versteckt? Warum sind sie nicht hier?« »Der Einbruch missglückte«, erwiderte Toby mit unsicherer Stimme. »Ich weiß es«, sagte der Jude, ein Zeitungsblatt aus der Tasche nehmend und es Toby vorhaltend. »Was weiter?« »Es wurde geschossen und der Knabe getroffen. Wir machten uns mit ihm davon, rannten und setzten über Hecken und Gräben, als wenn der Teufel selbst hinter uns wäre. Wir wurden verfolgt, Gott verdammt, die ganze Umgegend war lebendig und wir hatten die Hunde auf den Fersen.« »Aber der Knabe, keuchte Fagin. Bill trug ihn auf dem Rücken. Wir hielten an mit Laufen, um ihn zwischen uns zu nehmen. Er ließ den Kopf hängen und war steif und kalt. Sie waren dicht hinter uns und da galt's. Jeder sich selbst der Nächste, wenn er nicht der Erste am Galgen sein wollte. Wir rissen aus, der eine hier, der andere dahin und ließen den Burschen in einem Graben liegen, ob tot oder lebendig, ich kann's nicht sagen. Das ist alles, was ich von ihm weiß. Der Jude stieß einen gellenden Schrei aus, fuhr mit den Händen in das Haar und stürzte aus dem Zimmer und dem Hause hinaus. Ende des ersten Bändchens. Ende von Abschnitt 10, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 5. August 2024. Ende von Oliver Twist, von Charles Dickens, Band 1.